betrübt und kummervoll. Sollst du vielleicht in den Gedanken stehen, dass die, so ich dir ausersehen, nicht liebenswert, nicht schön genug. Glaub mir, du hast zu klagen keinen Fug. Dein eigenes Auge soll sich dessen überweisen, und du wirst meine Wahl vielleicht noch heute preisen.